1 Live Infos. Mit Andi Schmidt und Sarah Bartkowski um 11 Uhr. Keine Ermittlungen gegen Kollega und Farid Bang. Auto von Nationalspieler Gündogan demoliert. Und das Wetter, Sonne und Wolken und oft trocken. Textkritik. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt nicht mehr gegen Kollega und Farid Bang. Die beiden hatten wegen Songtexten eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen. Die Staatsanwaltschaft sagt jetzt, manche Liedtexte von ihnen seien zwar voller Menschen- und Frauenverachtender Gewalt und Sexfantasien, aber das wäre für Gangster-Rap okay. Wegen des Skandals um die Rapper wurde sogar der Musikpreis Echo abgeschafft. Die beiden hatten nämlich dort einen Preis gewonnen. Ronaldo-Tag. Portugals Nationalspieler Cristiano Ronaldo kann sich freuen. Einmal, weil er bei der WM gestern sein Team gegen Spanien vor einer Niederlage bewahrte. Er schoss beim 3:3 alle Tore für Portugal. Außerdem haben sich seine Anwälte offenbar mit der spanischen Justiz geeinigt. Ronaldo muss wegen Steuerhinterziehung nicht ins Gefängnis. Er bekommt eine Bewährungsstrafe und muss knapp 19 Millionen Euro nachzahlen. Angriff. Das Auto von Fußballnationalspieler Ilkay Gündoğan ist demoliert worden. Der oder die Täter haben eine Scheibe eingeschlagen. Gündoğan hat Anzeige bei der Kölner Staatsanwaltschaft erstattet. Die Einzelheiten. Auch wenn der Schaden nicht groß ist, ermittelt wohl auch der Staatsschutz. Denn der Angriff könnte unter anderem mit dem Treffen von Gündoğan mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan zusammenhängen. Das wurde oft kritisiert. Gündoğan wurde Wahlkampfhilfe vorgeworfen und dass er nicht integriert sei. Kurz danach war der Nationalspieler beim Testspiel gegen Saudi-Arabien von vielen Zuschauern mehrfach ausgepfiffen worden. Passiert sein soll der Angriff auf Gündoğans Auto genau an dem Abend vor dem Testspiel letzte Woche. In der Nähe des Kölner Hotels, wo die deutsche Nationalmannschaft geschlafen hat. Straßenbahnunfälle. In Köln hat es in der Nacht gleich 2 Tote gegeben. Bei der Partymeile am Zülpicher Platz ist ein 24-Jähriger ums Leben gekommen. Er wollte zu seinen Freunden auf der anderen Bahnsteigseite und nahm eine Abkürzung über die Kupplung von 2 zusammengehängten Waggons. Und in dem Moment fuhr die Bahn los und er wurde mitgeschleift. Auch in der Kölner Innenstadt wurde kurz davor schon ein Mann von einer Bahn erfasst und getötet. 1 Live. Sektorwetter. Heute gibt's Sonne, Wolken und später können auch mal vereinzelt Schauer runterkommen. Dazu in Köln und Borken 22 Grad, Herne, Arnsberg und Bad Salzuflen schaffen 23. Morgen gibt's dann wieder Sonne und Wolken. Es soll aber meist trocken bleiben, dazu 17 bis 22 Grad. Montag wird's ähnlich. Stauschau. Mit denen, wo ihr am längsten steht. A3 Arnheim Richtung Oberhausen. Zwischen Hünxe und Kreuz Oberhausen etwa 1 Stunde plus 10 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Lohmar Nord und Dreieck-Häumer etwa 1,5 Stunden obendrauf 10 Kilometer Stau. Auch da ist nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Zurzeit 4 Kilometer Stau und etwa 1,5 Stunde obendrauf. A46, Rheinsberg Richtung Düsseldorf. Zwischen Jüchen und Kapellen, da hat es einen Unfall gegeben. Mehr als 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau. Und die A59, Köln-Düsseldorf, ist in beiden Richtungen. Zwischen Kreuz Leverkusen West und Dreieck Monheim Süd bis Montagmorgen gesperrt. 1 Live. Mit Franziska Nieser und Tillmann Kölner. Tag zusammen. Hallo, guten Morgen. Stalkt ihr die Ex oder den Ex eures aktuellen Partners? Fühlt man sich danach besser oder ist das dann eher nicht so cool? Ja, Nina schreibt eine WhatsApp über die 0221 567 89 111. Mein damaliger Freund hat sich mit meinem Ex befreundet. Wow. Wir sind immer noch gute Freunde, ist schon 8 Jahre her. Wir sind alle noch im Kontakt. Als ob. Also das klappt ja auch nur in 1% der Fälle, wenn überhaupt. All along it was a come a little closer.

ganz normale Probleme. Ja, den Beweis hat Laura da mitgebracht aus dem 1 Live Pop-Team. Was war da bei Katy Perry los? Ja, in London war typisch für die Stadt mega viel Verkehr. Ah. Da kannst du dann also auch als Katy Perry einfach nichts gegen machen. Also ist einfach, hat sie die U-Bahn genommen und ist dann damit zu ihrem Konzert. Geil. Wie Jay-Z damals. Aber genau. Wahrscheinlich hatte sie 50 Bodyguards um sich rum, oder was? Nee, gar nicht. Also Katy Perry, die hat in der Bahn auch ein Video gemacht und die steht da wirklich so ganz gechillt, alleine zwischen den ganzen anderen Leuten, mit Kopfhörern im Ohr und auch wirklich nur so ein bisschen getarnt mit schwarzer Cap und schwarzer Sonnenbrille. Entspannt. Niemand hat sie erkannt, oder wie? Nee, es hat noch nicht mal jemand hingeguckt. Oh. Okay, also Leute, wenn ihr in London seid, dann guckt genau, wer da so mit euch in der Bahn sitzt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist echt gar nicht so unwahrscheinlich, da einen Promi zu treffen. Mhm. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, Jay-Z, der hat es vor ein paar Jahren nämlich genauso gemacht. Hatte auch ein Konzert in der Londoner Arena und ist auch mit der U-Bahn hin. Der hatte jetzt allerdings noch Coldplay-Sänger Chris Martin im Schlepptau und seine komplette Crew. Okay, also schon ein bisschen auffällig. Ja, die wurden dann auch erkannt und da klang es dann auch so, als sie irgendwann ausgestiegen sind. Und so ein paar Fans gekreischt. Nicht ganz so viel Gekreische, aber auch viel Fanauflauf gab es auch mal bei der deutschen Nationalmannschaft. Die hat man in London trainiert. Aber auch da zu volle Straßen. Also hat Jogi Löw entschieden, so Jungs, wir nehmen heute mal die Bahn. Wie die komplette Mannschaft in der Bahn? Ja, die saßen da echt alle verteilt, schon im Trainingsanzug und sind dann einmal quer durch London sogar mit umsteigen. Streng. Also, Katy Perry ist nicht mit der Limousine oder im Tourbus zu ihrem Konzert in London, sondern mit der U-Bahn, genau wie die deutsche Nationalmannschaft. Also ganz normale Leute, diese Stars, ne? Pop in 1 Live. I wish that you were mine. Seen the boring fields in so long. I know I've grown. Cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my own. I still remember these old country lanes when we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Castle on the Hill in 1 Live. War das geil gestern. Portugal, könnte man sagen, ja. Ronaldo hat noch das 3:3 gemacht gegen Spanien. Also Ronaldo hat eigentlich alleine gegen Spanien gespielt. Ronaldo soll ja im Sprint so schnell sein wie Usain Bolt, haben ja, Leute gesagt. Naja, die Kollegen aus der ARD haben das ja gestern nochmal richtig gestellt. Das hättest du auch mitbekommen, wenn du nicht im Theater gewesen wärst. Jetzt diss mich doch nicht die ganze Zeit. Ronaldo hat doch nur 39 km/h auf dem Tacho, wenn er sprintet. Usain Bolt dann doch eher 44. Dafür ist Timo Werner aber fast so schnell wie Usain Bolt oder sogar schneller auf den ersten 30 Metern. 30 Meter in 3,7 Sekunden schafft Timo Werner. Ja, Usain Bolt nur 3,8. Weißt du sowas jetzt? Habe ich gelesen. So, was heute sonst so wichtig ist, ne? In einer Dreiviertelstunde ist ja schon wieder das erste Spiel für heute. Das sagt euch jetzt Peter Schulz aus dem 1 Live Elfer Team. 1 Live. Der WM-Tag in 60 Sekunden. Heute zum ersten Mal das volle WM-Brett. 4 Spiele an einem Tag. Um 12 Uhr sollte Top-Favorit Frankreich keine Probleme mit Außenseiter Australien haben. 15 Uhr Vize-Weltmeister Argentinien mit Superstar Lionel Messi trifft auf das kleinste Land, das jemals bei einer WM an den Start gehen durfte. Aber aufgepasst. Island hat die letzte EM aufgemischt bis ins Viertelfinale. Gegen Argentinien haben die Isländer noch nie gespielt, also auch noch nie verloren. Wer danach noch fit ist, kann sich Peru gegen Dänemark reinziehen. Und am Abend Swag-Alarm. Kroatien gegen Nigeria. Nigeria ist jetzt schon Style-Weltmeister 2018. Das Trikot kreischend grün, viele Zacken. Sieht super aus, juhu! 3 Millionen Vorbestellungen innerhalb von 2 Minuten weltweit vergriffen. Und neben dem Platz geht Nigeria statt im Anzug in weißen Kitteln mit grünen Flügelapplikationen an den Start. 1Live Style-Expertin Laura Dahm. Mega im Trend, wenn man zum Beispiel mal auf die Details guckt, weiße Slipper mit grünen Bommeln. Voll stylisch. 9. Für den Sektor. Clean Bandit featuring Demi Lovato. 1Live. Never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Not to you. Cause every time I read your message, I wish it wasn't one of your exes. Now I'm the fool. Since you've been gone, been dancing on my own. This boy's up in my zone, but they can't turn me on. Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can't take no more, no more, no more. I wanna fool. So you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on. Eins live. Schöne Grüße von hier unten zu den Himmelhunden rauf. Wir halten hier die Stellung, sind längst nicht abgetaucht. Die Welt steht grad auf ihrem Kopf, der Wind hat sich gedreht. Ein grauer Schatten liegt auf unserem Weg. Noch nicht her, weil sie uns heute alles bedeutet. Unter den Wir machen die Uni zur Festival Area. Live präsentiert Campus Festival Bielefeld mit Crow, das Lumpenpack von Wegen Wiesbett, Mundbotica und vielen mehr. Donnerstag, 21. Juni ab 15 Uhr. Alle Infos auf 1live.de. 1 Live. Stauschau. Um 11:30 steht ihr hier am längsten. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Burscheid und Kreuz Leverkusen West. Mehr als 10 Minuten, 3 Kilometer Stau. A1 Münster Richtung Bremen zwischen Lengerich und Osnabrückhafen. Mehr als 20 Minuten, 7 Kilometer stockend da. A3 Arnheim Richtung Oberhausen zwischen Hünxe und Kreuz Oberhausen. Da braucht ihr eine Stunde länger. 10 Kilometer Stau wegen Bauarbeiten ist nur eine Spur frei da. A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Lohmer Nord und Dreikrämer. Etwa 1,5 Stunden plus 10 Kilometer Stau. Auch da Bauarbeiten und es ist nur eine Spur frei. Die A3 Köln Richtung Oberhausen ist zwischen Kreuz Kaiserberg und Kreuz Oberhausen West wegen Bauarbeiten bis Montagmorgen gesperrt. Zurzeit 4 Kilometer Stau und etwa eine halbe Stunde plus da. A40, Venlo Richtung Duisburg, zwischen Kerken und Neunkirchen-Flünn mehr als 10 Minuten plus 4 Kilometer stockend. A46, Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Wuppertal-Elberfeld und Oberbarm mehr als 20 Minuten obendrauf 6 Kilometer Stau. Und die A59, Köln-Düsseldorf, die ist in beiden Richtungen zwischen Kreuz Leverkusen-West und Dreieck Monheim-Süd gesperrt und zwar bis Montagmorgen. 1 Live. Mit Franziska Nieser und Tilman Kölner. Tachchen. Guten Morgen. Egal. Hallo. Ja, man kann auch guten Tag schon sagen, Franziska. Egal, ob ihr jetzt morgen ins Theater geht, wie Franziska das gestern gemacht hat, bei diesem grandiosen Portugal-Spanien-Spiel. Bis an dein Lebensende. Mm. Oder ob ihr um 17 Einmal Uhr... Einmal was für die Bildung getan, weißt du? Egal, ob ihr das macht oder um 17 Uhr das Deutschland-Spiel schaut, hoffentlich habt ihr einen Platz reserviert. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing. You, I can't lie, just pouring out admission, regardless of my objection, uh-oh. And it's not about my pride, I need you on my skin, just come over, pull me in, just, oh, baby. Why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little, so why Neuvorstellung 1. Krake Paul ist ja leider 2010 nach der WM verstorben im Sea Life Center Oberhausen. Nee. Seine Vorhersagen für die WM damals und auch für die EM 2008 waren fast alle richtig. Mhm. Und seitdem gibt es ja immer wieder neue tierische Orakel. Der Kölner Zoo, der hatte schon vor Anpfiff des ersten WM-Spiels in Russland so ein Prophezeiungsvieh. Und die Vorlieben, die haben wir jetzt auch kennengelernt von diesem Vieh in der WDR Lokalzeit Köln. Harry, das offizielle WM-Orakel des Kölner Zoos. Und Achtung, Sie erfahren gleich sehr intime Details über das Tier. Ganz besonders mag er eigentlich, wenn man den Eber an seinen Genitalien streichelt. Die versuchen halt immer so ein bisschen aufzusteigen in der Hierarchie bzw. in der Gruppe. Und ja, das ist irgendwie so der einzige Punkt, an dem den man irgendwie so ein bisschen im Griff hat. Und seitdem beichte mir auch irgendwie nicht mehr von der Seite. Irgendwas habe ich anscheinend richtig gemacht. Ich frage mich gerade, ob ich ein Eber bin. Aber das ist ein anderes Thema. Du, was ist das, ein männliches Neuvorstellung Wildschwein, Mann? Zwei. Sag mal ganz schnell, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Soll ich sagen? Ja. Blaukraut bleibt Blaukraut und Blau... Ja, kannst halt nicht. So ungefähr lief es auch diese Woche im Ersten beim ARD-Buffet. Da ging es eigentlich wieder ums Basteln. Und hier oben kette ich jetzt schon ab. Und man sieht auch schön, wir ketten einfach nur ganz gerade ab. Mhm. Und mit der dritten Masche stricke ich dann immer eine Masche der Abkettkante. Heute habe ich Wortfindungsstörer. Abkettkante. Abkettkante. Wenn man sehr schnell gut sagen muss, ist genau, auch die Abkette. Die halt. Hast du auch. Also die kette ich dann da damit ab. Die gute alte Abkantkette. O-Ton-Charts. Langweilt mich, langweilt mich. Jetzt abstimmen auf 1live.de. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha ha ha ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust. Can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatter. Gorillas. Muss ich immer an meinen alten Kumpel Martin denken. Der hat dazu immer so sehr schlecht Luftgitarre gespielt zu diesem Song. Ja, es gibt so Songs, ne? Bei denen hat man bestimmte Situationen einfach direkt im Kopf. Ich habe das ja bei dem Song hier. Welcher? Der jetzt? Ja. Muss ich immer an meine Abi-Zeit denken. Ah, weiß so. Ich schon genau, wie du dazu dich bewegt hast. Ja, direkt so in der Schulaula da. Verrücktes Abi-Girl, ne? Verrücktes Abi-Girl. In der Schulaula, wo war das? In Waldbröl? Ja, oder was? In Waldbröl, genau. Ey, was du dir alles merkst. Ja, manche Sachen merke ich mir. Ja. Ich muss bei dem Song hier immer an einen ganz bestimmten Sommerurlaub denken. Take it on the other side. Other Side von Chili Peppers. Da saß ich mit meinen 5 besten Freunden am Strand in Südfrankreich, hab das auf der Gitarre gespielt. Wir haben das natürlich lauthals gegrölt und irgendwann kam so ein alter Franzose und meinte, excuse me, are you the Red Hot Chili Peppers? Als ob der das gefragt hat. Hat er wirklich gefragt? Ja, das war ein Witz wahrscheinlich. Nein! Ja, also doch. Wir sehen ja auch so aus und konnten auch wahnsinnig gut singen, ja. Deswegen, naja gut. Um solche Momente oder so ähnliche geht's im neuen Song von Anne-Marie aus London. Die ist in Gedanken die ganze Zeit mal wieder im Jahr 2002. Und 2002 war nämlich das Jahr, in dem Anne-Marie viel mit Freunden abgegangen hat und die haben immer Songs gehört wie Ride With Me von Nelly, war bei uns übrigens auch ganz groß, Baby One More Time, Britney Spears oder auch 99 Problems von Jay-Z. 2002, neuer Song von Anne-Marie, jetzt für euch in 1 Live. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this, no, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me, like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. Ooh, ooh, on the day we fell in love. Ooh, ooh. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Franziska Nisa und Tillmann Kölner. Keep doing promo. You say keep our business on the low low. I'm just trying to get you out the friend zone. Cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Find out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only called you when it's half past. By the only time that I be by your side, I only love it when you touch me. Now feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. I'ma let you know and keep it simple. Trying to keep it up don't seem so simple. I just fucked two bitches before I saw you. And you gon' have to do it at my tempo. Always try to send me off to rehab. Drugs started feeling like it's decaf. I'm just trying to live life for the moment. And all these motherfuckers wanna realize. I only call you when it's half past. By the only time that I be by your side. I only love it when you touch me. Now feel me when I'm fucked up. That's a real me when I'm fucked up. That's a real me, yeah. Breaking my back just to know your name. 17 tracks and I've had it with this game. I'm breaking my back just to know your name. But heaven ain't close in a place like this. Anything goes, but don't think you might miss. Cause heaven ain't close in a place like this. I said, heaven ain't close in a place like this. Reklame. Wochenendlich bei Lidl. Hol dir freitags und samstags die Vielfalt zum Lidl-Preis. Frische Kirschen 100 Gramm 20% billiger, nur 39 Cent. Und Rittersport verschiedene Sorten, die 250 Gramm Tafel 30% billiger, nur 1,79 Euro. Lidl lohnt sich. 50 Shades of Grey. Befreite Lust. Ich kann nicht glauben, dass das mein Leben ist, dass ich es mit dir verbringen darf. Das finale Kapitel der fesselnden Liebesgeschichte. Mrs. Grey? Das bin ich. Auf Blu-ray und DVD. So. Könnte Ihr Gewinn klingen bei der Veltins-Millionen-Chance. Frisches Veltins öffnen und sofort Gewinne bis 100.000 Euro direkt unterm Kronkorken finden. Und unter allen Teilnehmern verlost Veltins zusätzlich den Supergewinn von 1 Million Euro. Die Veltins-Millionen-Chance. Einfach frisches Veltins öffnen und sofort gewinnen. Volltreffer landen. Jetzt bei Galeria Kaufhof. Je 20 Euro Einkaufswert in den Filialen gibt's die Chance auf tolle Gewinne. Wie Länderspieltickets, Adidas WM-Bälle und über 1000 Adidas DFB-Trikots. Infos online. Jetzt tolle Sofort- und Hauptgewinne bei Galeria Kaufhof. So, mein Sohn, heute gehen wir raus in die Natur. Wandern. Geht's noch? Ist viel zu gefährlich. Wieso gefährlich? Na, die Jäger kommen wieder. Mir egal, ich bin doch kein Wildschwein. Aber ein Klugscheißer. Und auf die haben die Jäger es ganz besonders abgesehen. Wer ist schneller, Jäger oder Quizkandidaten? Die Jagdsaison ist eröffnet bei Gefragt Gejagt. Montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten. Was Tiere lieben, gibt's bei Fressnapf. Und das zu tierisch guten Sparpreisen. Zum Beispiel Katzahnhygiene Plus. 20 Liter Sack für nur 6,99 Euro. Nur bis zum 30. Juni in allen teilnehmenden Märkten und auf fressnapf.de. Fressnapf, was Tiere lieben. Hallo? Herr Wagner, hier spricht die Polizei, also die echte Polizei. Bitte verlassen Sie umgehend Ihre traumhafte Innenstadtwohnung mit Südbalkon und Eichenparkett und lassen Sie die Schlüssel unter der Fußmatte liegen. Danke. Verzweifelt? Finde jetzt noch leichter dein neues Traumzuhause auf eBay Kleinanzeigen. Deutschlands Nummer 1 für Wohnungen und Häuser von Privat. eBay Kleinanzeigen. Übrigens, bei Fressnapf können Sie auch bequem kontaktlos bezahlen. Am besten mit Girocard. Fressnapf, was Tiere lieben. Ran an die Sonnenbrille. Bei Apollo gibt's jetzt 25% auf alle Sonnenbrillen. Auch in Sehstärke. Nur bis 1. Juli. Bei Apollo und auf apollo.de. Die Telekom regala un día completo de Day Flat cada vez que juegue Alemania. Was hat er gesagt? Wir schenken all unseren Kunden an allen Deutschlandspieltagen 24 Stunden mobiles Surfen im besten Telekom-Netz. Zum Beispiel gegen Mexiko am 17. Juni. Jetzt die Fußball-Day Flat zubuchen. Einfach in der Mein Magenta-App oder unter telekom.de. Und noch ein Grund zum Jubeln. Sichern Sie sich jetzt alle Samsung-Smartphones, wie das Galaxy S9 oder S9 Plus, schon ab 1 Euro. Gilt auch für Geschäftskunden. Nur bis 24. Juni in allen Telekom-Shops.